1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik unterschiedlichster Couleur, wie ich hier an dieser Stelle gerne gelegentlich sage, um dann insbesondere heute um eure Nachsicht auch direkt bitten zu wollen. Meine Güte, was wird das? Ein Satz, der ist immer noch nicht zu Ende. Wenn ich mich hier einige Minuten lang zunächst als Macher einer Art von Alternative Rock Show gebärde, Grund dafür ist unter anderem das oder ein neues Album der Philadelphia Band The War on Drugs, das mir vor wenigen Tagen in die Hände gefallen ist. Es erschien bereits im August. Aber muss uns das ernsthaft kümmern? Slave Ambient heißt es. Die Philadelphia Band The War on Drugs hier mit dem Titel Your Love is Calling My Name. Strong wind. Wir sind hier bei 1Live4. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, woran es liegt. Ich müsste vielleicht mal einen Psychiater oder ähnliche Experten konsultieren. Seit ich denken kann, mag ich eine Musik, bei der die Instrumente, ich glaube, man sagt wohl im schlussendlichen Mix, so hart in den verzerrten Bereich rein gemischt werden, dass es schon fast wehtut. Ich finde, dass eine Musik alleine dadurch so eine gewisse emotionale zusätzliche Dimension bekommt. Und das neue Album von Clap Your Hands, Say Yeah, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, ist nach meinem Geschmack nicht unbedingt hysterisch. Hysterical, so heißt nämlich dieses Album. Aber es geht schon an die Grenze. Der Sänger der Brooklyn-Band Alec Ounsworth kommt ebenso aus Philadelphia wie die eingangs gehörten The War on Drugs. Gewisse verwandtschaftliche Sounds kann ich bei beiden Bands feststellen. Viele fussy und mit zahlreichen Feedbacks versehene Gitarren sind da, spacige Sounds, das alles sehr dicht gedrängt. Ich möchte hier die New Yorker Band The Walkmen auch nochmal ins Spiel bringen, für die ich regelrecht schwärme und über die ich dann auch The War on Drugs letztendlich kennengelernt habe. Ich glaube, beide Bands haben häufiger zusammen gespielt und irgendwie bin ich dessen mal gewahr geworden und habe dann diese Band entdeckt. Clap Your Hands, Say Yeah, haben wir gerade gehört. Es geht etwas gemäßigter weiter mit einer wunderbaren Platte von der amerikanischen Band Fruit Bats um ihren Kopf Eric D. Johnson, der auch schon mit den Shins gespielt hat, auch sonst ein sehr geschäftiger Typ ist und der anlässlich dieses Albums eine zentrale Idee hatte, die beruht auf einer Zugfahrt, die nur wenige Stunden währte. Auf dieser Zugfahrt hat er, ein junger Kerl, einen alten Tramp, einen Freak kennengelernt, Tony the Tripper. Die beiden führten offensichtlich während dieser Fahrt ein angeregtes Gespräch, dann trennten sich ihre Wege und Eric D. Johnson konnte und wollte diese Figur Tony nicht vergessen und hat ein Album geschrieben, von dem ich zumindest gelesen habe, dass es im Wesentlichen inspiriert ist durch diese kurze Begegnung und die gewissermaßen in der Fantasie weiterspinnt. Entsprechend heißt sogar der erste Track des Albums Tony the Tripper. Tripper selber heißt das Album der Fruit Bats und diesen Song hier möchte ich gerne spielen. Ich muss aber schauen, wo ich ihn liegen habe. Ich möchte ja nicht jetzt schon um 22.17 Uhr hier erstmals einen falschen Regler hochziehen. Range coyote run from, get a bird in the small, peaceful eater of berries with a heart of down. Vainly looking for love, only finding a fight with the killers of rabbits and the chaparral bum. He's a singer of a sad song, only wanted to be a piece of the story, a part of our movie. looking for love, love. Only finding the fight with the killers of rabbits and the shadow of bombs. Rage a coyote run from a get a bird in a smile. Peace for eater of berries with a heart of down. Wir sind hier bei 1 Live 4, das britische Hauslabel One Records präsentiert in diesen Tagen mit gleich zwei sogenannten EPs seine Labelfamilie, sprich die Künstler, die in der Zeit des Bestehens angedockt sind, mal für häufiger, mal für einzelne Besuche. One Records 012, also die 010, gibt es als Part 1 und als Part 2, jeweils mit 5 Artists besetzt. Dieser hier heißt Deffen, kommt aus London und glänzt hier mit einem wirklich wunderhübschen Track namens Pharaoh's Journey. 1-3-4. Ein guter Freund von mir weicht gelegentlich in eine Sprache aus, die er gar nicht beherrscht, und kommt dann insbesondere mit dem Adjektiv sentimental, also sentimental, um die Ecke. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob er das in dieser Form richtig ausspricht. Aber wir haben hier sentimentale Tracks, zu denen man freilich, wenn einem danach ist, durchaus tanzen kann. Wer das im Einzelnen ist, sage ich gleich. Hier, kleiner Break an dieser Stelle, sentimental, und dann wurde es zumindest relativ gesehen very, very schnell. Wir haben hier gerade den britischen Drum & Bass Produzenten Friction gehört, zusammen mit der Sängerin MacLean. Someone heißt sein Titel, der vor kurzer Zeit erschienen ist, auf einer sogenannten Vinyl 10 Inch. Das sind also diese etwas im Durchmesser kleiner geratenen Vinyl-Schallplatten, eine limitierte Auflage. Was bin ich froh, dass ich die irgendwo erwischen konnte. Der Titel kommt hier in zwei Remixen. Dieser hier in der Halftime, gewissermaßen sehr ravey in den Zwischenparts, stammt von den Prototypes, einer britischen Crew, die im Gerücht steht, in Kürze auch einen Remix für Snoop Dogg zu veröffentlichen. Das Ganze auf Frictions eigenem Label Shogun Audio erschien, Someone That Track. Davor habe ich einen Titel gespielt, na gut, auch wieder London vom Dead Boy, der hier bereits einige Male gelaufen ist, der aus Southeast London kommt und dessen bisherige Produktionen für gehobenen, wirklich guten, sehr treibend perkussiven, interessant geschnittenen UK-Funky-House-Sound stehen, auch immer mit einem Bein wirklich gut im Bass-Sound verwurzelt. Es gibt einen frühen Titel vom Dead Boy, der heißt Heartbreaker, findet sich auf meines Wissens seiner ersten EP überhaupt, You Cheated heißt die, und diesen Titel hat sich jemand vorgeknöpft, nicht zum ersten Mal, der kaut gewissermaßen schon seit Jahren auf diesem Track herum, hat schon verschiedene Remixe veröffentlicht, sein Name ist Julian Bashmore. Den Mann habe ich hier auch schon gerne in der jüngeren Vergangenheit gespielt, mit seinen warmen Synthesizer-Flächen und auch seinem Hang zu perkussiven, synkopischen Grooves. Julian Bashmore als Remixer des eben gehörten Dead Boy-Titels Heartbreaker. In dieser Woche erscheint das neue Album eines Franzosen, der innerhalb nicht nur der französischen Elektroszene als so etwas gelten darf wie ein echter Veteran. Die Rede ist von Joachim. Nothing Gold heißt sein neues Album, das ich, was die 11 Titel betrifft, nicht in Gänze hören konnte. Erstmals, es ist ja nicht sein erstes Album, veröffentlicht er das auf seinem eigenen Label Tiger Sushi, singt auch, allerdings nicht in Französisch. Er sagt, da geraten ihm die Texte zu emotional. Das will er nicht, sondern in einer Sprache, die für ihn da etwas distanzierter ist, dem guten alten Englisch eben. Nothing Gold, den Titeltrack des Albums würde ich gerne spielen. Hier ist Joachim.

Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, 1 Live 4. Ich will bis zu der 23 Uhr Marke, die uns in etwa 4 Minuten, die wir dann erreichen werden, kein neues Fass aufmachen. Bis dahin dieser Heavy Funk von Yannis Yopis. Lost Battleships heißt sein Track. Einer von insgesamt 4 auf der Stinky Socks EP. Eine Art Hip House, wenn man so will. Coole Rap-Vocals, die immer mal so reingedroppt werden. Hoffentlich quatsche ich nicht drüber. Und erwähne deshalb nur ganz kurz, Guy Boratto haben wir zuvor gehört mit einem Track aus seinem soeben erschienenen neuen Album 3. Also 3 heißt das schlicht und ergreifend. Bis gleich. Das ist richtig soweit. Es geht hier weiter mit Sensei und einem Track von ihm, neuem Track, Effekt. We'll be right back. Wir sind ja bei 1 Live 4 und hören hier ein, wenn man so will, brasilianisches Zusammenspiel zwischen zwei Generationen. In der Musik darf man die Generationen ja durchaus kürzer fassen. Nach meiner Erinnerung war DJ Marky zusammen mit Patif der erste Brasilianer, der in den internationalen Drum-and-Bass-Zirkus vorstieß. Das ist schon viele Jahre her und viel, viel später kam SPY, ebenfalls aus Brasilien, dazu. Hier Marky und SPY zusammen mit dem Titel Brainstorm. nach mein Atmen und minimales Schmatzen hatte da eigentlich nichts zu suchen. Entschuldigt bitte. Ich war der Ansicht, der Track sei schon 5 Sekunden eher zu Ende gegangen. Der nämlich von Cosming TRG, den wir hier gerade gehört haben, Form Over Function mit mächtig klirrenden Chords zu verspielten Techno-Beats aus seinem Simulat-Debütalbum. Den Rumänen Cosming TRG hat es inzwischen nach Berlin verschlagen und so blöde und platt es klingen mag, man hört es seine Annäherung an Berlin Techno. Ich möchte was ganz anderes machen mal im Moment. Eine Band aus den USA, eine vierköpfige, die mich sehr berührt. Doors heißen die vier. Nothing is Wrong, ihr insgesamt 2. Album. Das erste ist leider an mir vorbeigegangen. Bereits im Sommer des Jahres hagelte es überschwängliche Kritiken in amerikanischen Magazinen. Es wurden zahllose Vergleiche angestellt, die reichten über Bruce Springsteen bis hin zu Tom Petty. Wer aber Bands im Ohr hat, die eher auf der alternativen Seite angesiedelt sind, die hier und da traditionelle Folk- und Country-Elemente in ihren Songs durchaus aufweisen. Ich denke zum Beispiel an eine liebenswerte Band wie die US-Band Midlake. Wer vielleicht sogar auch noch Bob Dylans zeitweilige Backing-Band The Band im Ohr hat, der liegt für meinen persönlichen Geschmack, wenn es nun denn schon um Vergleiche gehen soll, hier etwas näher. Die Doors. Nicht die Doors. Die Doors schreibt sich D-A-W-E-S. Nothing is Wrong, das Album und ein Opener. Time Spent in Los Angeles. Ich finde ihn überragend. Hier ist er. The dirt that I've been gathering deep beneath my nails. But now I know what I've been missing, and I'm going home to make it mine.

1, 2, 4. Wir alle wissen, am Anfang war das Chaos und das, was dann kam, ist in zahllosen wissenschaftlichen Werken nachzulesen. Oft fehlt aber der Hinweis, dass vor einer ganzen Reihe von Jahren sich in den USA eine Band namens The Yarmouth Edison gegründet hat. Und als die auseinanderbrach, ging einer der Musiker her, nämlich Justin Vernon, und gründete die bei uns mittlerweile hinlänglich bekannte Band Bon Iver. Die anderen Musiker versteiften sich auf eine Gruppe namens Megafaun. Und das, was die auf ihren Alben anstellen, das kommt regelmäßig als wirklich fantastische Wundertüte daher. Das reicht im Wesentlichen von folk-inspirierten Tracks über World Music bis hin zu solch kunstvoll verzahnten, zum Teil auch sehr hochfrequentigen Gitarren, wie wir sie hier im Hintergrund gerade gehört haben. Übrigens unter Mitwirkung von Justin Vernon, der für eine Reihe von Tracks die Band hier erneut verstärkt. Megafaun, ein Titel aus ihrem neuen Album, das vor 14 Tagen erschienen ist und selbst betitelt ist. Dies ist ein Titel aus dem When We On betitelten Album des nordenglischen Duos Crazy P, ehemals Crazy Penis.

Live 4. Die Vita, die musikalische von Biomi aus Manchester, den wir eben gehört haben, ist noch relativ unbefleckt. Aber Space, der Titel, den ich gespielt habe, könnte so etwas wie einer meiner herbstlichen Favoriten werden. Etwas sentimental. Und hier im Hintergrund, das ist ein Vorgriff auf das neue Album von Robert Koch aus Berlin. The Other Side erscheint Anfang Oktober. Vorab habe ich bereits mal einen Titel gespielt, Lights, gerade gehört. Biomi hat bereits auch die hier remixed. Die Cryptic Minds, die wir mit einem neuen Titel hören, zusammen mit der Sängerin Alice B. Time Flies. Cryptic Minds sind ein britisches Duo, das sich zu Beginn seiner, ich sage jetzt einfach mal in An- und Abführung, Karriere in erster Linie mit schon sehr avantgardistisch geratenen Drum-and-Bass-Tracks beschäftigt hat, dann aber zusehends auf die Dubstep-Laufbahn gewissermaßen geriet, mit Tracks, die schwärzer sind, schrägstrich waren, als die Nacht. Und jetzt kommen die Cryptic Minds hier mit einem Titel um die Ecke, den ich doch sehr faszinierend finde, nicht zuletzt durch den Kontrast, den die helle Stimme von Alice B schafft und durch den geradezu poppigen Charakter, der dann aber auch wieder in der Mitte etwa zerstört wird durch einen Mittelteil, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er gegebenenfalls zu lang ist. Beim ersten Hören dachte ich tatsächlich, das Vinyl hätte da irgendwie eine Macke und die Platte würde sich nicht weiterdrehen. Aber zum Schluss löst es sich dann, wie ich finde, wieder gut auf. Also Cryptic Minds, Time Flies, zusammen mit der Sängerin Alice B. Ich möchte an dieser Stelle einen Hinweis loswerden, der ein Festival betrifft, das zwar nicht im Bereich des Sektors, des 1Live-Sektors stattfindet, das aber sicherlich eine Reihe von Leuten interessieren wird und möglicherweise auch bewegt, nach Hamburg zu fahren in dieser anstehenden Woche vom 22. bis 24. September. Vom Donnerstag, also bis einschließlich Samstag, findet dort das Reeperbahn-Festival statt. Zahlreiche Konzerte in Clubs, die, soweit ich das überblicken kann, ausnahmslos im Bereich eben der Reeperbahn liegen. Dazu gibt es Veranstaltungen in Sachen Literatur, Film, Street Art, vieles mehr. Zu den zahllosen Konzerten zählt auch eins von Sascha Ring, besser bekannt als Apparat. Seine melancholischen elektronisch-Pop-Songs jetzt nachzuhören ab 23. September auf seinem neuen Album The Devil's Walk. Apparat spielt an eben jenem Tag am 23. September, das wäre nach meiner Zeitrechnung, also der Freitag, innerhalb des Reeperbahn-Festivals im Hamburger Club Übel und Gefährlich. Zu diesem Festival gibt es im Übrigen auch eine CD, eine Doppel-CD, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist, auf der Apparat auch mit einem Titel seines neuen Albums vertreten ist. Reeperbahn Festival 2011 heißt diese Doppel-CD, wie sonst sollte sie auch heißen. Zunächst mal spiele ich aber einen anderen Titel von eben seinem Album The Devil's Walk. Haben wir die Zeit noch? Nee, die haben wir gar nicht, ich habe zu viel geredet. Dann bleibt's dabei, dann kommen gleich die Infos. Bis gleich, sage ich schon mal. Alles klar. Apparat. 1Live. Infos mit Jessica Häusler um Mitternacht. Wahlsieg für die SPD, Debakel für die FDP in Berlin. Niederlagen für Dortmund und Schalke. Und das Wetter ab Nachmittag, viel Sonne. Bei der Wahl in Berlin hat die SPD trotz Verlusten gewonnen. Der amtierende Regierungschef Wowereit braucht einen Bündnispartner. Dabei hat er die Wahl zwischen der CDU und den Grünen. Beide Parteien legten an Stimmen zu. Grünen-Spitzenkandidatin Künast sagte, bei Koalitionsverhandlungen müssten auch die Themen der Grünen beachtet werden. Wir wollen gegenüber der SPD nicht als einfacher Ersatz für die Linken bereitstehen, sondern sagen, eine Regierung Grün und Rot, ja, aber dann muss auch Grüne Zukunftspolitik, zum Beispiel bei Bildung, Mieten und fairen Jobs drin sein. Ein Debakel musste die FDP einstecken. Sie blieb unter 2%. Generalsekretär Lindner gestand die Schlappe ein. Wir wussten, dass die drei Wahlen in diesem Jahr schwere Gänge werden würden. Das hat sich jetzt gezeigt. Und deshalb sollten wir dieses Wahlergebnis in Demut aufnehmen und uns selbst auch eine Phase der Nachdenklichkeit, was die Aufstellung der FDP angeht, verordnen. Erstmals in einem Landtag sitzt die Piratenpartei. Sie bekam 9%. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner hat als erstes Mitglied der Bundesregierung die Gedenkstätte am Ground Zero in New York besucht. Im Namen der Bundesregierung gedachte sie der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 und sprach den Angehörigen ihre Anteilnahme aus. Am gerade eröffneten Mahnmal legte sie Blumen nieder. Aigner sagte bei ihrem Besuch in New York, Deutschland und die USA stünden auch in schwierigen Zeiten zusammen. Der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, hat sich erstmals öffentlich zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn geäußert. In einem Fernsehinterview entschuldigte er sich bei Frankreich und seiner Familie. Er bedauere die Affäre mit einer Hotelangestellten in den USA. Strauss-Kahn war Mitte Mai in New York festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, die Hotelangestellte vergewaltigt zu haben. Das Gericht ließ die Klage gegen ihn fallen. Alle Vorwürfe gegen ihn sind aber nicht vom Tisch. Auch in Frankreich wirft ihm eine Frau versuchte Vergewaltigung vor. In der Fußball-Bundesliga bleibt Schalke im Mittelfeld stecken. Schalke verlor zu Hause gegen Spitzenreiter Bayern München mit 0:2. Schalkes Benedikt Hövedes. Die Bayern haben nicht allzu viele Möglichkeiten gehabt in der ersten Halbzeit, ganz im Gegenteil zu uns. Wir haben wirklich zwei hochkarätige Chancen gehabt, die wir eigentlich machen müssen. Das haben wir leider versäumt und das war auch ein Grund, warum wir das Spiel heute verloren haben. Im Nachmittagsspiel ist Dortmund ins Stolpern geraten. Der BVB ließ sich bei Hannover die Führung aus der Hand nehmen und verlor mit 1:2. 1Live. Sektorwetter. Im Südwesten kann es noch ein bisschen regnen. Mit höchstens 12 Grad wird die Nacht recht frisch. Am Vormittag regnet es vor allem noch von der Eifel bis zum Hochsauerland. Am Nachmittag ist es dann trocken und die Sonne hält es auch länger draußen aus. Dazu in Duisburg und Olpe bis zu 16 Grad, in Brühl 19. Ab Dienstag bleibt es meistens trocken und es wird ein klein wenig wärmer. Stauschau. Freie Fahrt. Eins live. Vier. Ich hatte mich eben mit einigen Sätzen zum Hamburger Reeperbahn-Festival geäußert. Ich will natürlich hier nicht alle locker 150 oder 200 Acts, die dort innerhalb der drei Tage in den verschiedensten Clubs rund um die Reeperbahn gastieren werden, namentlich nennen. Wer sich da einen Überblick verschaffen möchte auf www.reeperbahnfestival.com, ist das gut möglich. Dazu habe ich ja die Doppel-CD auch angesprochen, die das Festival featured. Ich will versuchen, im Verlauf dieser Stunde da vielleicht auch noch etwas rauszuspielen. Zunächst geht es weiter mit, wenn ich das vielleicht einfach mal so sagen darf, persönlichen Indie-Helden von mir, bei denen ich eigentlich den Plural nicht mehr benutzen darf, denn aus dem ehemaligen Trio Idaho aus den USA ist ein Ein-Mann-Projekt geworden. Jeff Martin ist heute Idaho, Kopf einer Band, also deren Geschichte bis in die frühen 90er Jahre in Los Angeles sich zurückverfolgen lässt. Das neue Album heißt You Were a Dick, daraus möchte ich Musik spielen. Und dann auch mal einen kurzen Abstecher wagen in das neue, soeben erschienene Album der britischen Band Kasabian. Das heißt Velociraptor. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Idaho. Falsch. Seht ihr? irgendwo musste heute der Fehler, das ist der falsche Regler, da nehme ich Kasabian vorweg, das möchte ich eigentlich nicht tun. Also lasst uns, seht mir das nach, das ist Idaho. Thank you.

1, 2, 4. Ein tolles Album, aus dem ich hier Musik spiele, und ich musste nicht lange überlegen, ob ich diesen Titel, der am Ende 11 Minuten erreichen wird, nun spiele oder aber aufgrund von Überlänge vielleicht außen vor lasse. Nein, er soll gespielt sein. Rules of Madness heißt das Album von Marc Antonin, bei dem ich zuletzt noch rätselte, wer er sei, wo er herkommt. Ich weiß inzwischen, er kommt aus Spanien, lebt auf Ibiza, wo er auch ein eigenes Studio hat, und hat hier mit Rules of Madness ein Album fabriziert, das eine unheimliche Dichte innerhalb der Tracks gewinnt, eine unheimliche Hitze entwickelt nach meinem Geschmack. Etliche Tracks ungefähr von der Farbe der Couleur, wie ich hier einen spiele. Von Marc Antonin, Rules of Madness, das dazugehörige Label Dissonant. Davor und nach meinem Geschmack harmonierte das auch zumindest einigermaßen, habe ich Burial gespielt mit einer schon etwas zurückliegenden Nummer. Street Halo heißt die, und ich habe sie entnommen, in diesem Fall einer Mix-CD, die ich in der letzten Woche hier schon begeistert vorstellen konnte, der nämlich die Fortet Kieran Hepton für den Londoner Club Fabric zusammengestellt hat, und dass er einen Mann, mit dem er unjüngst noch gemeinsam mit Tom York von Radiohead gearbeitet hat, Burial eben nicht links liegen lässt. Das kann man sich denken. Im Übrigen passt der Track Street Halo auch wunderbar in diese wirklich großartige Mix-CD von Fortet Fabric Live 59. So heißt die Mix-CD. Während ich das alles sage, hier im Hintergrund Huxley and Russo mit einem Titel namens Don't Understand. Der findet sich auf der Summer Soundtrack EP des britischen Left Room House Labels. We'll be right back. 1 Live 4. Ich möchte in den nächsten Minuten gewissermaßen switchen hin zu Soundtrack-artigen Gebilden, Musiken, bei denen mir zum Beispiel ein Label zu Hilfe kommt, das ich nun schon in den letzten Monaten öfter in der Hand hatte. Kokeshi heißt das. Und dieser SCH-Laut schreibt sich SHI, also Kokeshi. Es lohnt sich bestimmt mal, die Seite, die entsprechende, zu besuchen und da einige Musiken zu checken. Relativ neu erschienen ist die Musik eines Russen. Der nennt sich Bulb. Und sein Stück Tenderness erinnert von weitem zumindest vielleicht ein bisschen an die ebenfalls sehr Soundtrack gearteten Werke des Drum & Bass Produzenten Dee Bridge. Wir hören mal Bulb hier mit dem Titel Tenderness. Thank you. Wir sind hier bei 1Live 4 und wenn ich eben die kommenden Minuten als Soundtrack-artig bezeichnet habe, hoffentlich habe ich es halbwegs getroffen. Man hätte die ganzen Geschichten sicherlich auch anders umschreiben können, aber es lag mir wirklich absolut fern, hier irgendeine Form von Schwermut zu schaffen. Aber ich bin von der Schönheit und Intensität aller drei Nummern, die ich hier in einer Linie jetzt gespielt habe, wirklich echt beeindruckt und will noch mal ganz kurz versuchen zu rekapitulieren. Zunächst war das der Russe Bulb mit dem Titel Tenderness, den ich halbwegs schon versucht hatte, mit meinen Worten zu be- oder auch zu umschreiben. Dann kam ein ganz junger Kerl aus den USA, der hier innerhalb dieser Sendung nicht zum ersten Mal gelaufen ist. Er ist 19 Jahre alt. Pardon. Er heißt Alec Kuhn. Bürgerlich, kommt aus einem kleinen verschlafenen Kaff im Bundesstaat Pennsylvania und nennt sich Balaam Acap. Als solcher hat er jetzt ein Album vorgelegt, das, was mich ganz persönlich betrifft, zu den am intensivsten und auch am häufigsten gehörten Alben gehört, die ich mir zu Gemüte geführt habe, seit ich meine Ferien nun vor 12, 13 Tagen beendet habe. Dieses Album von Balaam Acap spielt mit der phonetischen Gleichlautigkeit der beiden Wörter Wonder und Wonder, die nur durch einen Schrägstrich voneinander getrennt sind, einmal im Sinne von wandern und dann in der zweiten Version Wonder im Sinne von sich wundern, sich etwas fragen. Und genauso verwirrend kommt auch die Musik daher, als zartes Knirschen, Rauschen, kleine Anlehnungen an britische Bassmusik, an Dubstep-Beats, wenn man so will. Einige Tracks aber auch sehr cineastisch, ganz ohne Beats geraten. Und vielsagend ist vielleicht bei Balaam Acap und seinem Album Wonder, Wonder das Cover. Das nämlich kommt als pures Schwarz daher und man könnte glauben, naja gut, Schwarz, das kann jeder. Aber ganz so ist es hier nicht, denn inmitten des Covers tut sich gewissermaßen eine Spalte auf und durch diese Spalte erkennt man das fahle Licht eines Mondes, der ganz offensichtlich scheint. Mit anderen Worten, dieses Bild mit fast komplettem Schwarz wurde aus einer Höhle heraus aufgenommen und die hat natürlich diesen Spalt oder diesen kleinen Eingang. Es muss in tiefer Nacht sein und das Mondlicht, wie gesagt, ist das Einzige, was sich aus dem Inneren der Höhle heraus erkennen lässt. Großartig, stimmungsvoll und die Tracks geben sich überragend die Hand. Also dieses Album kann ich wirklich nur empfehlen. Der eine oder andere wird es vielleicht assoziieren mit einem Begriff, der auch hier schon des Öfteren gefallen ist, Witch House. Aber das sei mal im Moment dahingestellt. Balaam Acap. Und gerade verklungen ist das amerikanische Duo Memory House, mir bisher nicht bekannt, das eine kleine EP jetzt veröffentlicht hat, die trägt den schlichten Titel The Years und ist, was mich ein bisschen überrascht, auf dem amerikanischen Sub-Pop-Label erschienen, das damit auch gewissermaßen die Tür aufmacht zu getragenen, melancholischen Sounds der Marke, wie wir sie hier gerade gehört haben, Memory House. So viel mal zu den gerade gehörten Titeln. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Ich will hier nach Möglichkeit keine Titel so kurz und abgehackt spielen. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt macht es durchaus Sinn, die Gangart hier nochmal kurzzeitig zu wechseln, hinzugehen zum neuen Album der schottischen Band We Were Promised Jetpacks. Das heißt, In the Pit of the Stomach erscheint in wenigen Tagen. Ich darf es aber sehr wohl jetzt schon spielen, denn morgen, genau genommen am Dienstag, also 20.09., gastiert We Were Promised Jetpacks gemeinsam mit Twilight Sad und einer dritten Formation, Maze nämlich, im Gebäude 9 in Köln. Anlass ist eine Tournee, wenn man so will, des britischen Fat Cat Labels, das mit diesen drei Artists entsprechend in diesen Tagen unterwegs ist in Deutschland. We Were Promised Jetpacks. Und dann erlaube ich mir abschließend noch einen Titel des amerikanischen Duos Maze zu spielen. Auch das wird nämlich auf dem von mir schon erwähnten Reeperbahn Festival das am Donnerstag startet, zu hören sein. Und ich denke, dann sind wir hier soweit auch durch. Dann nämlich wird es so 1 Uhr sein und dann schließt diese Sendung nun einmal. Deshalb darf ich mich hier und jetzt schon bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Bleibt gesund. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, ciao.